Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Heute erneut mal wieder eine OAAD SE Folge, nämlich die OAAD SE Special Edition, wie auch immer, Folge Nummer 36. OAAD SE passt ja dieses Mal tatsächlich perfekt wie die Faust aufs sogenannte Auge. Es ist nämlich wieder eine Nachhörefolge. Die Nachhöre gestern, 21. März, war die Apple Keynote und wie es schon beinahe liebgewonnene Tradition ist, mache ich natürlich nach jeder Keynote, jeder Google-Präsentation und manchmal auch nach Samsung oder LG-Präsentation, wo ich ein paar Worte verliere, eine Nachhöre. So. Wie gesagt, gestern Keynote, Apple, erstmal, das war die kürzeste Keynote, glaube ich, aller Zeiten, gefühlt eine Stunde, dann war das, der ganze Spaß tatsächlich auch schon wieder vorbei, wobei Spaß, naja, gut, egal. Am Anfang der Keynote, Tim Cook redete erstmal über die Sache Datenschutz, FBI etc. Da enthalte ich mich jetzt einfach mal eines Kommentares dazu. Dann ging es weiter mit Recycling und sie haben einen Roboter vorgestellt, der irgendwie die iPhones recycelt. Und dass sie ja nicht nur Recycling betreiben, sondern auch erneuerbare Energien benutzen. Und so weiter und so fort. Das hörte sich alles ganz gut an. Und ich würde einfach mal sagen, da können einige Firmen sich vielleicht etwas von abschneiden. So ganz genau habe ich das allerdings nicht verfolgt. Schande über mich. Dann ging die Rede weiter zu Research Kit und Care Kit. Das ist dies für Mediziner, was Medizinern helfen soll. Research Kit, ihr wisst schon. Dann wurde es sicherlich für die Konsumenten interessanter, nämlich dann wurde tatsächlich das iPhone SE vorgestellt. Deswegen OAD SE passt hier heute wie die Faust aufs Auge. Ich sagte es schon. 4 Zoll Smartphone. Ich hätte es ja irgendwie nicht gedacht. 30 Millionen iPhones mit 4 Zoll, das wird iPhone 5S gewesen, ein 5S wahrscheinlich nur noch, sollen laut eigenen Angaben von Apple 2015 verkauft worden sein. Ich persönlich hätte damit nicht gerechnet. Mir ist eigentlich persönlich die 4,7 Zoll vom iPhone 6 schon zu klein momentan und das nächste iPhone, da werde ich sicherlich mindestens 5 Zoll haben wollen. Ich weiß ja noch nicht, ob mein nächstes iPhone ein iPhone wird. Aber sollte es das werden, dann wird es wahrscheinlich eher das Plus-Modell werden. Oder sie haben nur noch eine Größe beim iPhone 7, man weiß es ja nicht. Wie gesagt, also damit hätte ich persönlich nicht gerechnet. Die technischen Daten vom iPhone SE sind im Prinzip wie die Daten im iPhone 6S oder 6S Plus. Es hat eine 12 Megapixel Kamera, vorne wieder 1,2 Megapixel. Es gibt kein 3D Touch Display. Das bleibt dann dem 6S, 6S Plus vorbehalten. Es gibt allerdings ein Live-Foto-Feature, was sicherlich damit zusammenhängt, dass ein A9-Prozessor und ein M9-Co-Prozessor eingebaut sind. Wobei ich ja sagen muss, mit der Live-Pictures-Cam-App funktionieren auch Live-Fotos auf dem iPhone 6 wirklich gut. Klar, Qualität da nicht so gut, aber funktioniert. Also man hätte es natürlich auch im iPhone 6 einbauen können. 63 Megapixel Panoramabilder sind möglich, 4K Videos, Slow-Mo mit 240 Frames per Second. M9 Co-Prozessor habe ich euch erwähnt. Der Akku soll natürlich besser sein. Soll dann zum Beispiel statt 10 Stunden Video 13 Stunden halten. Wie auch immer. Bluetooth 4.2 ist an Bord und natürlich auch iOS 9.3. An Farben gibt es Silver Space, Grey Gold und Rose oder Rosé Gold. Sieht im Prinzip von hinten so aus, ja, wie das iPhone 5, 5S. Und was ich denke, die Größe ist ja gar nicht so schlecht. Und wenn jetzt Apple allerdings mal lernen würde, dass man auch oben und unten bei einem Smartphone nicht so viel Platz freilassen muss, vielleicht auf den großen Homescreen verzichten würde, auf den Homebutton, wie auch immer, dann könnte man sicherlich in das Gerät auch ein 4,5 Zoll Display einbauen und dann wäre das Ganze schon, obwohl ich ja eben gesagt habe, dass mir 4,7 Zoll eigentlich zu klein sind, trotzdem noch interessanter. Es gibt wieder das Einstiegsmodell für mit 16 GB, 16 GB. Ich kann mir irgendwie nur an den Kopf fassen. In der heutigen Zeit 4K-Videoaufnahme. Jeder weiß, wie groß diese Videos werden. Und dann verkauft Apple ein iPhone mit 16 GB für 489 Euro. Klar, das ist, keiner hat wirklich mit einem wirklich günstigen iPhone gerechnet. Aber ich meine 16 GB, man fängt doch heute mindestens bei 32 GB an, vor allen Dingen, weil der Speicher bei iPhones ja nicht erweiterbar ist. Gut, es gibt auch noch ein 64 GB Modell, was dann aber auch mal lockere 589 Euro kostet. Klar, immer noch günstiger als, als das iPhone 6 oder 6S, aber ganz ehrlich, bevor ich das kaufe, würde ich dann wahrscheinlich doch eher ein altes und vielleicht refurbishedes iPhone 6 kaufen. Und 16 GB. Nee. Ich hoffe ja immer noch, weil ich habe von vielen Leuten gehört, dass sie auch über die Preise meckern und über die über die Speicher Kapazitäten meckern. Und ich würde ganz ehrlich hoffen, dass Apple einfach mal die Kunden wegbleiben und die Dinger nicht gekauft werden für den Preis und mit dem Speicher. Und dann müsste Apple schon von sich aus einfach mal umdenken. Angebot bedingt die Nachfrage, wie man so schön sagt. Nachfrage bedingt das Angebot in diesem Fall. Ihr wisst schon. Es ging dann weiter. Natürlich, nach dem iPhone kamen die, wo habe ich's denn, das neue iPad Pro. iPad Pro kam ja vor ein paar Monaten raus, das große 2,9 Zoll. Ich dachte persönlich, iPad Pro würde für die Größe stellen. Nein, jetzt, ich nehme mal an, dass das iPad Pro mit 9,7 Zoll der Nachfolger werden soll vom iPad Air 2. Heißt jetzt auch iPad Pro. Ja gut, kann man natürlich machen, nennt man einfach alle iPads iPad Pro. Und die haben dann halt verschiedene Größen. Ich muss sagen, das interessiert mich eigentlich nicht wirklich. Apple versucht die iPads als Laptop-Alternative zu pushen und das mag vielleicht auch gerechtfertigt sein, wobei ich irgendwie für mich immer noch denke, iOS ist immer noch nicht so weit, dass es für mich einen Laptop ersetzen könnte, alleine ohne Probleme irgendwie, ein USB-Mikrofon, womit ich gerade aufnehme, anschließen. Klar, das geht und mit dem Adapter und so weiter und so fort, aber will man das? Nee, also ganz ehrlich, ich nicht. iPad Pro, wo habe ich denn die Daten? Hier habe ich sie. Da ist eingebaut ein A9X Apple SoC, M9 Co-Prozessor, RAM sagt Apple natürlich mal wieder nicht. Die Preise, nein, was haben wir noch? iOS 9.3 ist sicherlich vorinstalliert. Und es gibt ein True Tone Display, was automatisch die Display Farbe Kalibrierung anpassen soll, wo man gerade ist, also Sonnenschein oder nicht oder dunkel oder wie auch immer. 12 Megapixel Kamera, 4K Videos sind möglich, 63 Megapixel Panorama, Live Fotos. Vorderseite 5 Megapixel, FaceTime-Kamera, Lautstärke soll lauter sein, 4 Stereo-Lautsprecher, wohl ebenfalls eingebaut, wenn ich das richtig sehe. Farben haben wir die Farben, klar, Silber Space, Grey Gold und Rosé Gold. Die Farbe, die Preise. iPad Pro, 32 GB, WLAN-Variante 689 Euro, mit LTE 839 Euro. iPad Pro 128 GB, WLAN-Variante 869 Euro, LTE 1019 Euro. Apple iPad Pro 256 GB Speicher, das erste Mal in einem Apple-Gerät 256 GB Speicher, also in einem iOS-Apple-Gerät. WLAN-Variante 1049 Euro und mit LTE 1199 Euro. Meine Fresse, das tut echt weh. Ganz davon abgesehen, dass das für mich am interessantesten die Speicherkapazität, die am interessantesten ist, nicht gibt. 64 GB. Die Preise, nee, das bin ich einfach nicht bereit, für sowas zu zahlen tatsächlich. 32 GB wäre mir zu wenig, 128 zu viel und 256 auch. 64 GB für ein iPad finde ich genau richtig eigentlich. Klar, wenn man das als Computeralternative nutzen möchte, dann wären wahrscheinlich 256 GB das Richtige, aber dann würde ich nicht das kleine iPad Pro nehmen, sondern das große iPad Pro. So, für mich ist ein iPad immer noch zum Konsumieren. Videos, lesen vielleicht, hier und da mal ein Spiel. Social Media, Twitter, Facebook etc. E-Mails, bisschen browsen, halt sowas, dass man nicht den Computer anmachen muss, wo das iPhone vielleicht zu klein ist oder das Smartphone. Und ganz ehrlich, ich habe noch ein iPad 3, das ist ja das erste mit Retina-Display und da habe ich jetzt heute iOS 9.3 installiert und klar, das ist nicht mehr das schnellste und wenn ich ein iPad Air 2 oder das neue iPad Pro in der Hand hätte, dann würde ich wahrscheinlich nichts anderes wollen, aber solange ich das nicht habe, das reicht für die Sachen, die ich mache, wunderbar aus und funktioniert noch wirklich ganz, ganz toll. Und ich bin mir sicher, also wenn die Preise so bleiben, davon ist ja auszugehen, bevor ich zum iPad Pro greife, dann ist jetzt eher das iPad Air 2 interessant, was ja mit 64 GB das immer noch gibt und natürlich im Preis reduziert wurde, beziehungsweise bei Händlern, wenn man nicht direkt bei Apple kauft, wahrscheinlich noch günstiger irgendwann demnächst zu haben ist. Es gibt natürlich auch diverses Zubehör für das, auch für das neue iPad Pro, das ist der Pencil, 109 Euro, das Smart Keyboard, 169 Euro, was aber dem immer noch erst als im US-Layout und nicht im deutschen Tastatur-Layout rauskommen soll. Und dann gibt es die Hüllen für 59 oder 79 Euro, wenn ich das richtig sehe. Nein, Polyurethan 59 und Silikon 79. Ich glaube, so ist das richtig. Nee, da kaufe ich lieber ein MacBook, wenn überhaupt. Ganz ehrlich, man muss auch wirklich nicht alles mitmachen. So denke ich das gerade. Apple Watch, da wurde auch nochmal kurz angerissen. Neue Armbänder gibt es aus gewebten Nylon in bunt und die Apple Watch wird günstiger. Die Apple Watch Sport wird günstiger. Fängt jetzt im kleinen Modell 349 Euro werden fällig und 399 für die größere Variante. Immer noch ein stolzer Preis für eine Uhr. Wenn ich denke, was die Asus ZenWatch 2 kostet. Asus ZenWatch 2, ruf ich nochmal eben kurz auf. Amazon.de Asus ZenWatch 2 kostet 169 Euro. Kann man natürlich das ist natürlich so, dass die Apple Watch eigentlich die einzige Smartwatch ist, die gut mit einem Apple-Gerät zusammenarbeitet. Aber ganz ehrlich, da würde ich ja fast lieber zu Android wechseln, was sowieso in meinem Kopf rumschwebt. Aber das ist eigentlich ein anderes Thema. Natürlich gab es auch noch Updates. iOS 9.3, darüber gleich noch ein paar Worte. WatchOS 2.2, tvOS 9.2 und macOS X 10.11.4. iOS 9.3 ist noch interessant, gar nicht unbedingt wegen allen Features. Ich rufe die mir noch mal eben ganz schnell auf, einen klitzekleinen Moment. Es gibt neue Shortcuts für 3D-Touch. Kann ich natürlich nicht machen, ich habe eine iPhone 6. Ihr könnt die Notizen jetzt per Touch-ID absichern. Was ich besonders interessant finde, ist Nightshift. Nightshift ist dieser Modus, dass die blauen Farben rausgefiltert werden. Ja, und das Display insgesamt rötlich erscheint. Ich bin da ein wirklich großer Fan von. Auf dem Mac und auf dem Windows-Rechner habe ich F-Lux oder Flux installiert. Unter Android gibt es auch genug Apps. Gibt mal Blaulichtfilter ein. Einfach Twilight zum Beispiel heißt eine App. Und beziehungsweise auf meinem OnePlus One mit Cyanogen OS, ich weiß nicht, ob es im Cyanogen Mod auch drin ist, gibt es das Feature Live Display. Und da könnt ihr eben genau das, ja, einstellen, dass an einer bestimmten Uhrzeit oder automatisch oder manuell, die blauen Farben rausgefiltert werden und dann das Display rötlicher erscheint. Das ist bei mir gar nicht mal unbedingt, das wird immer gesagt, davon kann man besser schlafen. Ich glaube, mir ist es egal, ob das anders oder nicht, also vom Schlafen her. Aber wenn es düster ist und, ja, diese Display-Funktionalität aktiviert ist, dann tun die Augen nicht so wie, wenn man aufs Display guckt. Und das ist wirklich angenehm. Diese Augen sind dann entspannter. Was theoretisch natürlich dazu führen kann, dass ihr auch besser schlaft. Klar. Also Nightshift ist wirklich toll. Leider nur für alle Geräte im 64-Bit CPU. Also auf meinem iPhone 6, ja, auf dem iPad 3, wo ich es gerne hätte, nö. Ja, das war's eigentlich. Ich glaube, damit habe ich es ganz kurz, ganz kurz, wartet mal, 17 Minuten, ja, doch relativ kurz durchgearbeitet. Und das war die kleine Nachhöre, vielleicht ein bisschen chaotisch, aber ja, so bin ich halt. Ich sag danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.de/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.